Der Predigttext steht im Psalm 16. Ein Mikdam von David. Bewahre mich, o Gott, denn ich vertraue auf dich. Meine Seele, du hast zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, es gibt für mich nichts Gutes außer dir. Die Heiligen, die auf Erden sind, sie sind die Edlen, an denen ich all mein Wohlgefallen habe. Zahlreich werden die Schmerzen derer sein, die einem anderen Gott nacheilen. An ihren Trankopfern von Blut will ich mich nicht beteiligen, noch ihre Namen auf meine Lippen nehmen. Der Herr ist mein Erbteil und das Teil meines Bechers. Du sicherst mir mein Los. Die Messschnüre sind mir in einer lieblichen Gegend gefallen. Ja, mir wurde ein schönes Erbe zuteil. Ich lobe den Herrn, der mir Rat gegeben hat. Auch in der Nacht mahnt mich mein Inneres. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt. Auch mein Fleisch wird sicher ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freude in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Warum freust du dich auf den Himmel? Beziehungsweise, worauf freust du dich am allermeisten, wenn du an den Himmel denkst? Vielleicht sagst du, ich freue mich auf den Himmel, weil es dort keine Sünde mehr geben wird. Keine Sünde, mit der ich persönlich hadern muss. Keine Sünde, die mir andere zufügen können. Keine Sünde, die die gesamte Schöpfung in Knechtschaft gefangen hält. Vielleicht sagst du, ich freue mich auf den Himmel, weil es dort kein Leid mehr geben wird, kein Schmerz, keine Trauer, sondern stattdessen unendliche Freude, überfließendes Leben und so weiter und so fort. Vielleicht sagst du, ich freue mich auf den Himmel, weil ich dort endlich meine geliebten Glaubensgeschwister wiedersehen darf. Diejenigen, die mir vorausgegangen sind und die ich vielleicht schmerzlich vermisse. Nun, all das sind großartige Wahrheiten, großartige Dinge, über die wir uns tatsächlich freuen dürfen, wenn wir an den Himmel denken. Aber meine Überzeugung ist, das Beste am Evangelium, der guten Nachricht, und deshalb auch das Beste am Himmel, ist Gott selbst. Die Bibel spricht immer wieder davon, dass Gott selbst unser Erbe ist, dass er unser Lohn ist, unser Glück ist. Dass sein Angesicht zu sehen, das Größte, das Herrlichste, das Wunderbarste ist, was einem Menschen passieren kann. Und deshalb ist mein Wunsch für diese Predigt, euch diese Wahrheiten ausgehend vom Psalm 16 aufzuzeigen und eure Sehnsucht nach diesem großen Gott, nach diesem herrlichen Gott zu mehren. Die Predigt habe ich überschrieben mit dem Titel »Der Herr ist unser Glück«. Und wir wollen Psalm 16 betrachten unter drei Punkten, die alle mit dem Buchstaben B beginnen. Der erste Punkt lautet, und wir finden ihn in Vers 1, die Bitte, eine Bitte, die David äußert, finden wir dort in Vers 1. Der zweite Punkt lautet Bekenntnis. Von Vers 2 bis Vers 7 äußert David ein Bekenntnis. Und dann zuletzt in den Versen 8 bis 11 finden wir die Bekräftigung, die David dann ausspricht. Bekenntnis, nein, Bitte, Bekenntnis, Bekräftigung. Und mit dem Ausdruck Bekenntnis, der zweite Punkt, meine ich an dieser Stelle kein Sündenbekenntnis, das schon vorweg. Man könnte den Ausdruck falsch verstehen an dieser Stelle. Nein, was ich meine ist eine Deklaration, eine Proklamation, die David hier ausspricht, die er hier tätigt. Und das Wort Bekräftigung könnte man auch ersetzen mit Gewissheit. Aber ich wollte drei Punkte, die alle mit B anfangen, deshalb Bitte, Bekenntnis, Bekräftigung. Nun, wie auch immer, was ich faszinierend finde an diesem Psalm, ist die Entwicklung, die hier vonstatten geht, von Vers 1 ausgehend bis zum Ende, bis Vers 11. David äußert in Vers 1 diese eine kurze Bitte, die wir nachher näher betrachten werden. Dann bekennt er recht ausführlich, wer und was Gott für ihn ist. Er bringt es zum Ausdruck vor den Menschen und er predigt es auch zu sich selbst. Und dieses Bekenntnis führt am Ende zu dieser großen Gewissheit, zu dieser Bekräftigung. Anders ausgedrückt, dadurch, dass David bekennt, wer Gott für ihn ist, kommt er selber am Ende zu der Überzeugung, dass Gott sein anfängliches Gebet, seine anfängliche Bitte erhören wird. Und das finde ich faszinierend und möchte diese Faszination mit euch teilen in dieser Predigt. Was ist das Gebet, was ist die Bitte, die David äußert in Vers 1? Kommen wir zu Punkt 1, die Bitte. Nun, tatsächlich ist die Bitte total kurz. David sagt in Vers 1 einfach nur, bewahre mich, o Gott. Das ist sein Gebet. Bewahre mich. Letztendlich nur zwei Worte, die direkt an Gott gerichtet sind, die seine Bitte beinhalten. Im Hebräischen ist es sogar nur ein Wort. Und es ist, ja, wie gesagt, die einzige Bitte, die wir im ganzen Psalm finden. Bewahre mich, Gott. Das ist der Wunsch, den David äußert. In anderen Psalmen, zum Beispiel Psalm 71, finden wir diesen Wunsch sehr ausgedehnt, in die Länge gezogen, mit vielen Worten umschrieben. Psalm 71 betet der Verfasser, verlass mich nicht, sei mir nicht fern, errette mich, hilf mir und so weiter und so fort. Immer wieder kommt dort dieses Thema durch, bewahre mich. Aber hier im Psalm 16 ist diese Bitte zusammengefasst auf diese zwei Worte, beziehungsweise im Hebräischen, wie gesagt, ein einziges Wort, bewahre mich. Nun, weil es die einzige Bitte ist, die David äußert, denke ich, es ist eine sehr, sehr wichtige Bitte für ihn. Warum aber ist diese Bitte um Bewahrung so wichtig? Nun, ganz einfach, weil es letztendlich im christlichen Glauben um nichts anderes geht. Als genau darum, auf dem Weg zur Herrlichkeit bewahrt zu werden. Diese Bewahrung Gottes zu erfahren, sodass wir nicht straucheln, sodass wir nicht abkommen vom schmalen Pfad, wie Jesus ihn nennt. Und einer meiner Lieblingsverse im Neuen Testament steht am Ende des Judasbriefes, ein kleiner Brief, der oftmals ignoriert wird, denke ich. Aber diese letzten Verse, sie sind genial. Judas schreibt dort, dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Judas sagt also, dass es jemanden gibt, der uns vor dem Straucheln behüten kann. Wer ist dieser jemand? Nun, es ist Gott und Gott allein. Wir können uns nicht selbst bewahren. Ja, wir sollen den Kampf mit Ausdauer laufen, das ist klar, das ist biblisch, das finden wir immer und immer wieder. Aber wenn Gott uns nicht in seiner Gnade erhalten würde, dann hätten wir alle ihn schon tausendmal verleugnet, ihm den Rücken zugekehrt, uns für immer von ihm abgewandt. Und deshalb betet David diese einzige Bitte, die wir in diesem Psalm finden, bewahre mich. Aber dann gibt er auch noch in Vers 1 gleich eine Begründung ab, wieso Gott das tun soll. Er fügt nämlich hinzu, bewahre mich, o Gott, denn ich vertraue auf dich. Anders ausgedrückt, David sagt, weil ich an dich glaube, Gott, weil ich dir vertraue, weil du meine Zuflucht, meine Zuversicht bist, deshalb bewahre mich. Wir sehen hier in Vers 1, also dass die Grundlage für Davids Bitte darin liegt, wer Gott für ihn ist. Und das, was er in Vers 1 schon andeutet, das wird von David nun in den Versen 2 bis 7 noch sehr viel ausführlicher entwickelt und ausgedrückt. David bekennt jetzt hier in den Versen 2 bis 7, wer Gott für ihn ist. Damit sind wir beim zweiten Punkt der Predigt angelangt, dem Bekenntnis. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, meine ich mit dem Ausdruck Bekenntnis eine Deklaration, eine Proklamation, die David hier tätigt. David deklariert, er proklamiert, wer und was Gott für ihn ist. Er bezeugt es vor den Menschen, vor aller Welt. Und er predigt diese Wahrheiten zu sich selbst. Was sagt er nämlich, was bekennt er? Er schreibt in Vers 2, meine Seele, du hast zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Ja, er redet zu sich selbst, meine Seele, du hast es gesagt. Und was sagt er? Meine Seele, du hast zum Herrn, hier hinter diesem Ausdruck verbirgt sich der hebräische Gottesname Jahwe. Meine Seele, du hast zu Jahwe gesagt, du bist mein Herr, und hierhinter verbirgt sich jetzt der hebräische Ausdruck Adonai. Was er also sagt ist, Jahwe, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, du bist mein Herr, mein Meister, mein Eigentümer. Du bist derjenige, der über mein Leben regiert. Du bist derjenige, unter dessen Herrschaft ich mich gerne beugen möchte. Und dann fügt er in Vers 2 hinzu, es gibt für mich nichts Gutes außer dir. David bekennt, dass Gott selbst sein größter Schatz ist. Gott allein ist Davids Glück. Und alle anderen Güter, die er aus Gottes Hand empfängt, sind nur deshalb gut, weil sie ihn letztendlich hinweisen auf denjenigen, der Geber all dieser Gaben ist. Und ich glaube, wir sollten an dieser Stelle kurz pausieren und uns hinterfragen, ob wir genauso über Gott denken und über die Dinge, die er uns gibt, die er uns schenkt. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, woran bin ich wirklich interessiert? An Gott oder nur an den Gaben, die er mir schenkt? Geht es mir primär um meine Gesundheit, um meine finanzielle Unabhängigkeit, meine Beziehung zu anderen Menschen oder welche andere gute Gabe dir jetzt hier auch noch einfallen mag? Oder geht es mir um Gott selbst? Ist Gott für mich nur der Wunschautomat, wenn man es so auf den Punkt bringen will, der mir das gibt, was ich meine, unbedingt zu brauchen. Unbedingt zu brauchen, um glücklich zu sein. Oder sehne ich mich nach Gott selbst, ganz unabhängig von seinen sonstigen Gaben, weil ich letztendlich weiß, dass mein wahres Glück allein in ihm begründet liegt. Seht ihr, Geschwister, in im ersten Kapitel des Römerbriefes macht Paulus deutlich, dass die eine große Sünde der Menschheit darin besteht, dass sie Gott nicht dankt und preist für seine Schöpfung, sondern seine Herrlichkeit vertauscht mit einem bloßen Abbild irgendwelcher Kreaturen. Es ist eine Verdrehung der Schöpfungsordnung. Der Schöpfer wird vom Thron gestoßen und das, was er geschaffen hat, das, was er gegeben hat, wird vergöttlicht. Und das ist letztendlich Götzendienst. Ja, ich bin nicht an Gott selbst interessiert, sondern daran, dass er mir Gesundheit schenkt. Ich bin nicht an Gott selbst interessiert, sondern daran, dass er den Frieden in meiner Familie bewahrt. Ich bin nicht an Gott selbst interessiert, sondern daran, dass er mich versorgt mit gutem Essen, mit einem netten Haus, einem schicken Auto, einem schönen Jahresurlaub auf den Malediven oder was auch immer. Und diese Dinge sind alle nicht schlecht an und für sich, versteht mich bitte nicht falsch. Aber wir räumen ihnen nur dann den richtigen Platz ein, wenn wir begreifen, dass sie uns hinweisen sollen auf denjenigen, von dem alles Gute kommt, das wir empfangen. Deshalb betet und bekennt David, es gibt für mich nichts Gutes außer dir. Gott selbst ist sein höchstes Glück. Und weil Gott sein höchstes Glück ist, deshalb hat David auch Gefallen an denjenigen, die diesem Gott nachfolgen. Vers 3 bis 4. Die Heiligen, die auf Erden sind, sie sind die Edlen, an denen ich all mein Wohlgefallen habe. Zahlreich werden die Schmerzen derer sein, die einem anderen Gott nacheilen. An ihren Trankopfern von Blut will ich mich nicht beteiligen, noch ihren Namen auf meine Lippen nehmen. Wie David seine Beziehung zu Gott ansieht, hat also auch Auswirkungen darauf, wie er seine Beziehung zu den Menschen um ihn herum wahrnimmt. Weil Gott sein höchster Schatz ist, hat er plötzlich Gefallen an den Menschen, die genauso denken und leben wie er. Menschen, für die Gott ebenfalls das höchste Gut ist. Und im Gegensatz dazu stoßen ihn die Praktiken der gottlosen Menschen ab. Er kann und will sich nicht mit ihnen identifizieren. Und ich denke, viele von euch wissen, von was David redet, oder? Es geht euch selbst genauso. Jedenfalls ist es meine Hoffnung. Ihr liebt es, mit Menschen Gemeinschaft zu haben, die treu ihrem Herrn nachfolgen. Ihr wisst, das ist was Besonderes, eine besondere Beziehung. Als ich diese Predigt das erste Mal gehalten habe, da war ich mit ca. 35 Geschwistern aus unserer Gemeinde auf einer Freizeit im Allgäu. Was war das Besondere daran? Nun, diese Geschwister waren alle im Durchschnitt 30 bis 50 Jahre älter als ich. War unsere Seniorenfreizeit, die ich leiten durfte. Und ich habe eigentlich gar nicht reingepasst, ne, in diese Gruppe. Aber trotzdem war es für mich wie ein Stück Himmel auf Erden. Mit diesen Menschen zusammen sein zu dürfen, diese Brüder und Schwestern, die jahrelang schon treu ihrem Herrn nachfolgen, die in ihren Gebeten zum Ausdruck bringen, wie Gott tatsächlich ihr größtes Glück ist. Das war wunderbar. Deshalb, oder genauso geht es David, er bekennt: Ich habe Wohlgefallen an den Menschen, an den Edlen, an den Heiligen Gottes. Ja, und von den Leuten, die Gott verachten, die andere Götzen anbieten, da will er sich bewusst nicht beeinflussen lassen. In Vers 5 bis 6 führt David die Wahrheit von Vers 2 dann nochmal auf ein bisschen andere Art und Weise aus, wenn er schreibt: Der Herr ist mein Erbteil und das Teil meines Bechers. Du sicherst mir mein Los. Die Messschnüre sind mir in einer lieblichen Gegend gefallen. Ja, mir wurde ein schönes Erbe zuteil. Der Hintergrund dieses Verses ist die Landverteilung unter dem Volk Israel, als die Israeliten in das Land Kanaan eingezogen sind. Da wurde das Los geworfen, um festzustellen, welchem der Stämme Israels nun genau welches Stück Land zuteil werden sollte. Und David macht deutlich, dass sein Los auf ein wunderschönes Land gefallen ist. Ihm ist ein herrliches Erbe zuteil geworden, sagt er. Was ist dieses Erbe? Nun wiederum, es ist Gott selbst. Dem Volk Israel war damals verheißen, im Land Kanaan Ruhe zu finden. Und das Neue Testament macht deutlich, dass die ultimative Ruhe, auf die uns diese sinnbildliche Ruhe im Land Kanaan hinweisen soll, dass diese ultimative Ruhe nur wo gefunden werden kann? In Jesus Christus. Er sagt in Matthäus 11, 28 bis 29, und ich denke, ihr kennt diese Verse: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und David drückt in diesem Psalm die gleiche Wahrheit aus. Er sagt: Ganz egal, wo ich mich befinde, ob ich nun in meinem Palast in Jerusalem weile oder mich in der Wüste Judäa vor den Feinden verstecken muss, und wir wissen nicht genau, was der Hintergrund dieses Psalms ist, aber es ist gut möglich, dass David ihn irgendwo in der Wüste geschrieben hat, verfolgt von irgendwelchen Feinden, die ihm gesagt haben: Verlass doch deinen Gott, lauf irgendwelchen anderen Götzen nach, er kann dich sowieso nicht retten vor uns. Und David sagt: Nein, die Wahrheit ist, wahre Ruhe, wahre Geborgenheit finde ich nur in Gott selbst. Er ist mein Erbteil. Er ist das herrliche Land, auf das mein Los gefallen ist, selbst wenn ich hier in der Wüste sitze. In seiner Gegenwart zu sein, das ist sein höchstes Glück. Und David sagt: Du Gott, du selbst erhältst mir, du bewahrst mir dieses Erbteil. Und dann bekennt er in Vers 7, dass Gott sein wunderbarer Ratgeber ist. Er sagt: Ich lobe den Herrn, der mir Rat gegeben hat. Auch in der Nacht mahnt mich mein Inneres. Und das ist kein unwichtiger kleiner Zusatz hier. Nein, dieser Vers beschreibt das grundlegende Prinzip, wie auch wir zu dem Bekenntnis gelangen können, das David in diesem Psalm formuliert. Nämlich nur dann, wenn wir uns Gott zum Ratgeber nehmen, wenn wir auf seine Mahnungen hören, wenn wir sein Wort in unserem Herzen bewegen. Wie wird uns Gott zum größten Schatz werden? Das ist die Frage. Nur dann, wenn wir ihn zu uns sprechen lassen, wenn wir ihm gestatten, unsere Gedanken, unsere ja, unser Denken über diese Welt zu transformieren. Nur dann, wenn wir uns durch sein Wort aufzeigen lassen, dass er als Schöpfer so viel mehr wert ist als alles Geschaffene dieser Welt zusammen. Und deshalb lobt David den Herrn. Er preist ihn darüber, dass er ihm diese Wahrheiten kundgetan hat, dass er ihn beraten hat, dass er ihm sein Wort geschenkt hat, über das er nachsinnen kann, Tag und Nacht. Und er proklamiert dann am Anfang von Vers 8, dass er den Herrn stets vor Augen hat. Das ist sein Wunsch, das ist seine Herzenshaltung, das ist es, was er bekennt mit all seinem Sein und worin wir es ihm gleich tun sollten. Und so gelangt David nun zu der großen Gewissheit, dass Gott seine anfängliche Bitte um Bewahrung erhören wird. Und damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt der Predigt, der Bekräftigung. Am Anfang von Vers 8 sagt David also, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Und dann fügt er an, weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. David bekräftigt, Gott ist zu meiner Rechten und deshalb werde ich nicht wanken. Und wiederum fragt man sich, woher jetzt plötzlich diese starke Überzeugung rührt. Es wirkt kühn, es wirkt fast frech, oder? Was David hier ausspricht. Ich wanke nicht. Ich werde nicht wanken, übersetzen andere Bibeln. Und das ist vom Hebräischen her absolut zulässig. Ich werde heute nicht wanken, hier in der Gegenwart, und ich werde in alle Zukunft nicht wanken, weil Gott zu meiner Rechten ist. Am Anfang des Psalms war Davids Bitte also, bewahre mich. Und nun sagt er, ich werde nicht wanken. Aber wie kommt er zu dieser steilen Aussage? Nun zeichnen wir nochmal den Weg nach, den David selbst in diesem Psalm beschreitet. Er bekennt, wer und was Gott für ihn ist. Ich traue auf dich, ich berge mich in dir, sagt er am Anfang in Vers 1. Er deklariert, dass Gott seine Zuversicht ist. Du bist mein Herr, mein Meister, du bist derjenige, der regiert, fährt er fort in Vers 2. Ja, du selbst bist mein höchster Schatz, du allein bist mein Glück, sagt er dann. Und deshalb liebe ich diejenigen, die dich lieben, bekennt er sinngemäß in Vers 4. O Herr, du bist mein wunderbarer Ratgeber, über dessen Worte ich Tag und Nacht nachsinne, betet er in Vers 7. Und zuletzt stellt David sich am Anfang von Vers 8 diesen großartigen Gott vor Augen. Bildlich gesprochen, ich habe dich vor mir alle Zeit, sagt er. David füllt sein Inneres, er füllt seine Gedanken, seine Gefühle, sein ganzes Sein mit diesem Wissen um die Herrlichkeit Gottes. Und während er das tut, wächst in ihm selber die Gewissheit heran, dass Gott sein Gebet erhören wird. David bekräftigt es, ich werde nicht wanken, weil er zu meiner Rechten ist. Und diese Gewissheit, sie äußert sich in einer großen Freude, Vers 9. Darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt. Und solch eine tiefe innere Freude ist allein kennzeichnend für den Gläubigen, der weiß, ich bin sicher in Gottes Hand. Er selbst ist mein Gut. Er erhält mir mein Erbteil und er wird nicht zulassen, dass ich wanke. Selbst in schwierigen Zeiten meines Lebens. Ein großes Vorbild für mich, was diese tiefe Freude und Fröhlichkeit angeht, ist euer lieber Pastor Steffen. Immer wieder, wenn ich ihn ab und zu sehe, denke ich, das ist doch unnatürlich. Wie kann jemand die ganze Zeit solche Dankbarkeit und Freude versprühen? Aber dann wird mir bewusst, nein, das ist nicht unnatürlich, es ist übernatürlich. Es ist eine tiefe Freude an Gott, die euer Pastor da versprüht. Es ist eine Freude, die über diese Erde hinausreicht. Und in diesem Sinn übernatürlich ist. Und ich möchte auch immer mehr solch eine Freude ausstrahlen. Ich möchte eurem Pastor da nacheifern. David freut sich also, weil er gewiss ist, dass Gott ihn bewahren wird. Er bekräftigt dies voller Überzeugung. Bis hierher hat er uns aber noch gar nicht darüber informiert, was er eigentlich damit meint, dass Gott ihn nicht wanken lassen wird. Er sagt nur, ich werde nicht wanken. Aber was meint ihr damit? Man könnte ja denken, dass sich das ausschließlich auf das irdische Leben beschränkt. Nun, Gott wird mich sicher durch dieses Leben führen, er wird mich bewahren vor meinen Feinden, er wird mir helfen, alle Herausforderungen zu meistern, bis ich dann am Ende friedlich vom Tod heimgeholt werde und in alle Ewigkeit selig in meinem Grab ruhe. Aber mit solch einer Bewahrung wäre David niemals zufrieden gewesen. Nein, jetzt am Ende von Vers 9 und in Vers 10 wirklich geht. Wir verstehen, was die Bewahrung ist, um die er bittet. Es ist eine Bewahrung selbst im Tod, beziehungsweise über den Tod hinaus. David ist gewiss, und das ist eine faszinierende Sache an diesem Psalm, dass Gott ihn von den Toten auferwecken wird. Er schreibt ab der Mitte von Vers 9, auch mein Fleisch wird sicher ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben. David bekräftigt hier, dass Gott ihn, wenn er eines Tages sterben wird, nicht dem Tode überlassen wird. Nein, David hat Hoffnung auf eine zukünftige Herrlichkeit. Denn sein Gott ist nicht ein Gott der Toten, nein, er ist ein Gott der Lebenden. Er ist sein Glück nicht nur im Hier und Jetzt. Nein, er ist sein Glück in alle Ewigkeit. Und wiederum sehen wir, was wahrer Glaube ist. Wir sehen die Kühnheit, diese unerschütterliche Zuversichtlichkeit, in der David hier formuliert, du wirst meine Seele nicht dem Totenreich, dem Sheol, hebräisch preisgeben. Und diese Gewissheit kann und wird jeder haben, der seine Zuversicht in den gleichen Gott setzt wie David. Und deshalb möchte ich so frei sein, jeden Einzelnen von euch persönlich zu fragen, hast du diese Gewissheit? Hast du diese Kühnheit? Kannst du mit David bekräftigen und sagen, du wirst mich nicht dem Tode überlassen, Gott, denn du hast es zugesagt. Und ich möchte das mit großem Respekt sagen, aber ich möchte es dennoch offen und ehrlich ansprechen. Wenn du nicht aus dem Brusthorn der Überzeugung in diese Worte von David einstimmen kannst, wenn du Zweifel daran hast, dass Gott diejenigen, die ihm vertrauen, auch durch den Tod hindurch bewahren wird, dann, so fürchte ich, ist dein Glaube bloß eine Einbildung. Es ist vielleicht eine intellektuelle Bejahung irgendwelcher biblischen Wahrheiten, aber es ist kein rettender Glaube. Bestandteil rettenden Glaubens ist eine gewisse Zuversicht, ein gewisses Nichtzweifeln an dem, was noch zukünftig ist. Derjenige, der Gott wirklich vertraut, der ihm wirklich glaubt, der weiß tief in seinem Herzen, ja, Gott wird mich auferwecken, er wird mich bewahren. Genauso wie David es hier tut. David geht jedoch noch einen Schritt weiter. Und diesmal scheint er tatsächlich einen Schritt zu weit zu gehen. Denn was sagt er am Ende von Vers 10? Du wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Und mit dieser Aussage lehnt sich David, wenn er von sich selber redet, dann doch ein bisschen zu sehr aus dem Fenster, oder? Fakt ist, er ist gestorben und sein Leib hat die Verwesung gesehen. Aber an dieser Stelle kommt der große Clou dieses Psalms. David redet in diesem Vers nicht von sich selbst, sondern er macht eine prophetische Aussage auf den Messias, auf Christus hin. So jedenfalls haben es die Apostel im Neuen Testament verstanden. Sowohl Petrus als auch Paulus erklären uns in der Apostelgeschichte, von wem und was David an dieser Stelle redet. Und Petrus zitiert Psalm 16, Vers 10 in seiner Pfingstpredigt und dann sagt er in Apostelgeschichte 2, 29 bis 31, schon in der Textlesung gehört, er sagt dort, ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden, dem Fleisch nach, den Christus, er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Hören wir nochmal genau hin, was Petrus sagt. Da er, das ist David, nun ein Prophet war, David war ein Prophet, die Psalmen sind ein prophetisches Buch, wusstet ihr das? Da er nun ein Prophet war, hat vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet. Petrus macht deutlich, dieser Vers von David ist eine prophetische Aussage. David wusste, dass eines Tages ein Nachkomme von ihm ewig auf seinem Thron sitzen würde. Das hatte Gott ihm verheißen. Und so hat er vorhergesagt, dass dieser Messias, dieser Christus auferstehen würde, sodass sein Leib die Verwesung nicht sehen würde. Und der Apostel Paulus schlägt genau in die gleiche Kerbe. Auch er zitiert Psalm 16, Vers 10. Und dann sagt er in Apostelgeschichte 13, Vers 36, denn David ist entschlafen, nachdem er seinem Geschlecht nach dem Willen Gottes gedient hat. Und er ist zu seinen Vätern versammelt worden. Und jetzt kommt's. Und er hat die Verwesung gesehen. David hat die Verwesung gesehen. Und damit sagt er, dass David im Psalm 16 eine Prophezeiung nicht über sich selbst gemacht haben kann, sondern dass er eine Prophezeiung über Jesus niedergeschrieben hat. Nämlich, dass dieser nur eine kurze Zeit im Grab sein und dann von Gott zu neuem Leben auferweckt würde. Das ist, was er in Vers 37, Apostelgeschichte 13, Vers 37, dann bestätigt. Der aber, den Gott auferweckte, der hat die Verwesung nicht gesehen. Das ist genau das, was in der Geschichte passiert ist. Ja, die Auferstehung Jesu ist ein historisches Faktum. Sie ist ein Ereignis, welches schon im Alten Testament angekündigt ist. Interessanterweise gibt es nur ganz wenige Stellen, die wirklich wörtlich von dieser Auferstehung reden. Psalm 16, Vers 10 ist eine davon. Ja, und Jesus ist tatsächlich am dritten Tag von den Toten auferstanden. Sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Aber mag man fragen, was hat diese Wahrheit jetzt wiederum mit mir zu tun? Nun, der Punkt ist, dass die Hoffnung auf persönliche Auferstehung und ewiges Glück in Gottes Gegenwart, die David in diesem Psalm zum Ausdruck bringt, untrennbar verbunden ist mit der Auferstehung des Messias. Nur weil Christus von den Toten auferstanden ist und wir durch Glauben mit ihm verbunden sind, werden auch wir eines Tages von den Toten auferstehen. Weil Christus einen neuen, einen herrlichen Auferstehungsleib bekommen hat, werden auch wir eines Tages, wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird, überkleidet werden mit einer himmlischen Behausung. Nur weil Jesus den Tod überwunden hat, dürfen auch wir gewiss sein, dass Gott uns ewiglich bewahren und uns Leben in Fülle und Wonne schenken wird. Und damit kommen wir zum letzten Vers in unserem Psalm, Vers 11. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen, sagt David dort. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Ist das nicht eine herrliche Aussicht, die David uns hier vor Augen malt? Ist das nicht eine gewaltige Hoffnung, die wir als Christen haben dürfen? Eines Tages werden wir unseren Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Dort in der Ewigkeit wird unser Herz übersprudeln für Freude und Fröhlichkeit. Aber der Weg des Lebens, das ist meine Überzeugung, dieser Weg des Lebens, den Gott uns aufzeigt, er beginnt schon im Hier und Jetzt. Und unsere Aufgabe ist es deshalb, uns auch in dieser Welt vor Augen zu halten, dass Gott selbst unser Teil ist. Dass der Herr allein unser Glück ist. Dass unser Los gefallen ist auf liebliches Land. Ja, dass uns ein schönes Erbteil zuteil geworden ist. Jahwe allein, er ist derjenige, der uns dieses Erbteil bewahren kann. Er ist derjenige, der uns vor jedem Straucheln bewahren kann. Er ist derjenige, der allein dafür sorgen kann, dass wir am Ende sicher im Hafen der Ewigkeit ankommen. All dies aus reiner Gnade, all dies allein in Jesus Christus und all dies nur durch denselben Glauben, den auch David schon in diesem Psalm äußert. Lass uns darüber den Namen unseres Herrn und Heilands preisen. Und genau das möchte ich mit uns gemeinsam tun jetzt zum Abschluss dieser Predigt. Lass uns beten.